Abschnitt 13 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3. Im Mahlstrom. Dem Dichter Zenon Przemycki gewidmet. Erstes Kapitel. Janina sah Falk nachdenklich an, wie er sich doch in der letzten Zeit verändert hatte. Diese Unruhe. Als erwarte er jeden Augenblick irgendein Unglück. Dann konnte er plötzlich auf eine ganze Stunde in eine sonderbare Apathie versinken und alles um sich herum vergessen. Was fehlte ihm nur? Nein, er war nicht offen zu ihr. Er machte Ausflüchte. Er beruhigte sie mit leeren Redensarten. Hin und wieder sah sie sein Gesicht nervös aufzucken. Dann machte er eine heftige Handbewegung und lächelte. Dieses Lächeln, dieses hässliche Lächeln hatte er aus Paris mitgebracht. Falk schien aufzuwachen. Er richtete sich im Sofa auf, nahm ein paar Stücke Zucker und warf sie in ein leeres Glas. Hast du heißes Wasser? Du solltest nicht so viel Grog trinken, Erik. Du wirst davon noch unruhiger. Nein, nein, im Gegenteil. Er schien ungeduldig zu sein. Janina beeilte sich, das Wasser zu bringen. Falk bereitete sich bedächtig den Grog. Er sah sie an. Sie war so eifrig, als wollte sie es wieder gut machen, dass sie ihm zu widersprechen wagte. Er wurde sehr freundlich. Nein, im Gegenteil, das beruhigt mich. Es sind meine ruhigsten Stunden bei dir hier. So zu sitzen und ein Glas nach dem anderen zu trinken. Ja, hier bei dir. Er schwieg plötzlich. Er schien überhaupt an etwas ganz anderes zu denken. Du hast dich sehr verändert, seitdem du aus Paris kamst. Findest du? So warst du früher nicht. Du bist so unruhig geworden und so nervös. Falk sah sie an, ohne zu antworten. Er trank, sah sie wieder an und lehnte sich im Sofa zurück. Es ist doch sonderbar, wie gut du bist. Er sprach mit freundlichem Lächeln. Mir ist so wohl bei dir. Ist es wahr? Ja, ich komme ja immer zu dir zurück. Ja, wenn du müde geworden bist. Oh, Erik, es war nicht gut, mich 3 Jahre hindurch hier in dieser furchtbaren Qual zurückzulassen. Nicht ein Wort hast du mir geschrieben. Ich wollte, dass du mich vergessen solltest. Dich vergessen? Nein, das kann man nicht. Er sah sie schweigend an. Es trat eine lange Pause ein. Sag mir nur, Janina. Er wurde plötzlich sehr lebhaft. Sag es nur aufrichtig. Ist zwischen dir und Czerski nichts vorgekommen? Sei ganz ehrlich. Du weißt doch, wie ich darüber denke. Wir waren so gut wie verlobt. Aber warum fragst du danach? Ich habe dir doch schon 100-mal dasselbe erzählt. Nun, die ganze Sache interessiert mich sehr und ich bin so vergesslich. Dein Bruder hat es gewünscht? Ja, sie waren die besten Freunde. Und du? Ich hatte nichts dagegen. Dich hatte ich ganz aufgegeben. Er war so gut zu mir. Worauf sollte ich denn warten? Ich hatte große Achtung vor ihm. Wenn er nicht eingesperrt wäre, würdest du jetzt eine ehrbare Hausfrau sein. Bin wirklich neugierig, wie dich das kleiden würde. Janina antwortete nicht. Sie schwiegen eine Weile. Hast du ihn im Gefängnis besucht? Ja, anfangs ein paar Mal. Und dein Bruder ist glücklich über die Grenze gekommen? Das weißt du ja. Falk stand unruhig auf und ging ein paar Mal auf und ab. Haben sie jemals über mich gesprochen? Wer? Nun, dein Bruder und Czerski. Natürlich sehr oft. Du hast ja an Czerski Geld geschickt. Hast du das vergessen? Und wussten sie etwas über unser Verhältnis? Nein, ich habe immer getan, als hätte ich dich nie gekannt. Ich hatte Angst vor den beiden. Sie sind so fanatisch. Sie wussten also gar nicht, dass du mich früher kanntest. Nein, aber hast du nie mit meinem Bruder in Paris über mich gesprochen? Er war doch öfters bei dir. Falk rieb sich die Stirn. Ja, er kam ab und zu. Aber wir sprachen fast immer über die Agitation. Ja doch, er hat mir einmal erzählt, dass er eine Schwester habe und dass sie sich bald verheiraten solle. Übrigens fuhr ich ja bald von Paris weg. Nun lassen wir das. Wieder ging er unruhig herum. Du, Erik, hast du dich niemals nach mir gesehnt? Er lächelte. Oh ja, manchmal. Nur manchmal. Er lächelte wieder. Ich kam ja wieder zurück. Aber du liebst mich nicht. Ihre Stimme zitterte. Ich liebe niemanden, aber nach dir habe ich mich gesehnt. Er sah sie an. Ihr Gesicht zuckte. Sie würde wohl jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Falk setzte sich neben sie hin. Hör mal, Janina, ich darf nicht lieben. Ich muss hassen, wenn ich liebe. Hast du jemals geliebt? Ja, einmal. Und ich hasste das Weib, das ich lieben musste. Nein, sprechen wir nicht darüber. Er wurde ernst. Der Gedanke an seine Frau quälte ihn. Nein, nein, man ist nicht frei, wenn man liebt. Das Weib drängt sich zwischen alles hinein. Man muss 1000 Rücksichten nehmen. Man muss sie nehmen. Man muss auch dasselbe Schlafzimmer haben. Nun, das ist ja nicht gerade nötig, aber nun ja, du verstehst mich. Ich muss frei sein. Jedes Gefühl, das meine Freiheit beengt, hasse ich. Oh, ich kann es dir nicht sagen, wie ich es hasse. Er nahm ihre Hand und streichelte sie mechanisch. Es ist doch sonderbar, Janina, dass du mich so liebst. Wieso? Ich bin ja so kalt hier. Hier! Er zeigte auf seine Stirn. Janina schluckte die Tränen hinunter. Du genügst mir so. Ich will dich nicht anders haben. Ich verlange nichts mehr von dir. Das ist gut. Deswegen fühle ich mich so wohl bei dir. Er schwieg lange. Dann richtete er sich plötzlich auf. Glaubst du, dass ich lieben kann? Früher vielleicht. Aber wenn ich jetzt, verstehst du, jemanden liebte, wenn ich ihn so liebte, dass dieser Mensch, dieses Weib, mir zu einer Art Schicksal würde? Janina sah ihn misstrauisch an. Wenn ich dies Weib also so liebte, dass ich nicht einen Tag ohne sie leben könnte? Sie schrak auf. Falk sah sie lange an, besann sich plötzlich und lachte auf. Gott, bist du ein Kind, wie du mich anstarrst! Janina sah ihn mit wachsender Unruhe an. Was sagte er? Was wollte er? Erik, sag mir offen, was dir fehlt. Glaubst du, ich sehe nicht, dass du leidest und dass du es mir verbergen willst? Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Falk wurde sehr lebhaft. Es sei sehr dumm von ihr, dass sie sich damit quäle. Er habe gar nichts auf seinem Herzen. Er sei im Gegenteil lange nicht zuvor gewesen. Er kenne jetzt kaum, was Leiden heiße. Nein, nein, er habe nur vielleicht ein wenig Lust, andere Menschen zu quälen. Das tue er nämlich sehr gerne. Er habe ein grenzenloses Bedürfnis nach Liebe. Und die empfinde er dann am intensivsten, wenn er die Menschen quäle. Oh, er könne sie noch ganz anders auf die Folterbank spannen. Nur um in ihrer Qual diese heiße, hingebende Liebe so ganz heftig flackern zu sehen. Er könne ihr dann das unglaublichste Zeug vorreden, dass er zum Beispiel verheiratet sei, dass er bereits ein Kind habe und dass ihr Kind als Bastard zur Welt gekommen sei. Könne sie denn diese Instinkte nicht verstehen? Im Übrigen solle sie ihn nicht gar zu ernst nehmen. Er pflege nicht immer seine 5 Sinne beisammen zu haben. Aber Janina ließ sich nicht beruhigen. Nein, nein, lieber Erik, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Aber es ist nicht so bei dir. Ich kann es sehr gut unterscheiden. Sie dachte eine Weile nach. Sag mal, macht Czerski dich so unruhig? Falk horchte auf. Czerski? Czerski, ja, ich werde wohl viel Unannehmlichkeiten haben. Wieso? Nein, nicht gerade Unannehmlichkeiten, aber... Falk brach plötzlich ab. Er saß wohl 1,5 Jahre im Gefängnis. Ja, beinahe. Sonderbar, dass er jetzt gerade freigelassen wurde. Janina sah ihn fragend an. Warum ist das sonderbar? Falk sah verwundert auf. Hab ich gesagt, dass es sonderbar ist? Ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Aber was ich sagen wollte, er sieht wohl sehr schlecht aus. Nun, ja, natürlich. Es tut mir leid um ihn. Er ist ein äußerst tüchtiger Kerl. Nur so tollkühn. Jetzt wurde er wohl ganz und gar Anarchist. Das ist selbstverständlich. Hat er geweint? Nein, er war sehr ruhig. Er sagte, er war darauf vorbereitet. Machte mir nur Vorwürfe, dass ich nicht mit ihm ganz ehrlich gesprochen hätte. Dann nahm er das Kind, sah es lange an und fragte nach dem Vater. Du hast es ihm gesagt? Ja, natürlich. Warum solltest du es nicht? Ich brauche mich doch wohl nicht zu schämen, dass ich einem braven Bürger zum Dasein verhalf. Siehst du, Janina, ich muss manchmal so nervös auflachen. aber es kommt daher, weil ich so übermüdet bin. Das Leben ist nicht so leicht, wie du es dir in deinem jugendlichen Übermute denkst. Na, lach doch über den schönen Witz. Aber Janina lachte nicht. Sie sah grübelnd zu Boden. Falk wurde gereizt. Warum sei sie denn so traurig? Könne er denn wirklich nirgends hinkommen, ohne dass er traurige und betrübte Mienen präsentiert bekomme? Janina erschrak über seine Heftigkeit. Er bezwang sich und suchte einzulenken. Der kleine Erik ist doch gesund. Ja, selbstverständlich, aber du bist wohl noch sehr schwach. Es ist nicht leicht, ein Kind zu gebären. Er betrachtete ein Bild, das über dem Bette hing. Das Bild hast du damals mit mir gezeichnet. Erinnerst du dich noch? Es war so furchtbar heiß. Du hattest eine ganz rote Matrosenbluse an. Und wenn du so über dem Zeichenbrett lagst, damit fing es an. Janina sah ihn ernst an. Es wäre doch besser, wenn ich dich niemals getroffen hätte. So, warum denn? Nein, nein, ich weiß es nicht. Ich war ja mit dir glücklich. Aber? Ich habe Angst vor dir. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was du machst. Ich kenne dich jetzt schon seit 10 Jahren. Ja, 10 Jahre sind es, seit ich dich zuerst sah. Ich war noch nicht 14. Ich war eine Zeit ja fast täglich mit dir zusammen und ich weiß nichts, nichts von dir. Ich glaube nicht, dass du offen zu mir bist. Manchmal ist es mir, als kommen deine Worte so ganz mechanisch, ohne dass du genau weißt, was du sprichst. Nein, nein, du bist nicht glücklich. Das ist das Einzige, was ich von dir weiß. Manchmal werde ich ganz rasend vor Schmerz. Ich möchte in dich hineinkriechen, um zu sehen, was da in dir vorgeht. Du liebst mich ja gar nicht. Du sagst es ja auch offen. Und doch muss ich alles für dich tun. Ich weiß nicht warum. Ich bin wie ein kleines Kind zu dir. Ja, willenlos wie ein 2-jähriges Kind. Was ist denn an dir? Falk sah sie lächelnd an. Der stärkere Wille. Vielleicht würdest du mich lieben, wenn mein Wille stärker wäre. Nein. Warum? Weil ich neben meinem Willen keinen anderen dulde. Falk ging ans Fenster. Die unheimliche Stille frappierte ihn. Ist es immer so still hier? Ja, in der Nacht. Er sah auf den weiten, asphaltierten Hof, 4 Stockwerke von 4 Seiten. Ein echter Gefängnishof. Gegenüber im 2. Stock sah er ein Fenster hell. Er ging an den Tisch und goss sich frisches Wasser ins Glas. Es ist merkwürdig, dass es Stefan gelang, über die Grenze zu kommen. Aber der arme Czerski musste büßen. Bei dir war wohl auch Haussuchung. Ja, aber man ließ mich in Ruhe. Er tut mir sehr leid. Er liebte dich wohl sehr. Janina antwortete nicht. Falk sah sie an, trank hastig und trat wieder ans Fenster. Nun muss ich gehen. Janina sah ihn flehend an. Geh nicht, Erik, bleib heute bei mir, bleib. Er wurde unruhig. Nein, Janina, nein, bitte mich nicht darum. Verlange nichts von mir. Es ist so schön, wenn ich zu dir komme und wieder gehen kann, wann ich will. Janina seufzte schwer auf. Warum seufzest du, Janina? Sie brach plötzlich in Tränen aus. Er wurde ungeduldig, setzte sich aber wieder hin. Sie fasste sich mühsam. Du hast recht, geh nur, geh. Es war im Augenblick. Ich wurde plötzlich so unruhig. Tu immer, was du willst. Ihre Stimme zitterte. Sie schwiegen lange. Den Kleinen kann ich wohl jetzt nicht sehen. Ich komme übrigens morgen oder übermorgen her. Er stand auf. Schreibt Stefan dir oft? Selten. Merkwürdig, dass er nichts von unserem Verhältnis wusste. Ich meine das frühere Verhältnis vor 3 Jahren. Er war ja damals in Amerika. Richtig. Gott, wie ich vergesslich bin. Na, auf Wiedersehen. Ich werde vielleicht morgen wiederkommen. 2. Kapitel. Kaum war er unten auf der Straße, als er Czerski auf sich zukommen sah. Beide blieben stehen und sahen sich starr an. Sie kennen mich wohl nicht, sagte Czerski endlich. Ich denke, Sie sind Czerski. Sehr schön, sehr schön. Was wollen Sie von mir? Das werden Sie bald erfahren. So, so. Die Nacht ist sehr schön. Wir können ja zusammen spazieren gehen, obwohl ich viel lieber alleine gehen möchte. Sie gingen lange nebeneinander, ohne ein Wort zu sagen. Falk war sehr unruhig und rang nach Fassung. »Also sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen.« »Was ich von Ihnen will? Ja, sehen Sie, Sie wissen natürlich, dass ich mit Janina verlobt war.« »Nein, das weiß ich gar nicht. Ich habe heute erfahren, dass Sie so gut wie verlobt waren, aber nicht verlobt.« »Ja, meinetwegen so gut wie verlobt, aber das gehört gar nicht zur Sache. Janina hatte das Recht zu wählen und sie hat gewählt.« »Ja, natürlich, das war ihre Sache.« »Ja, ja, das war ihre Sache«, wiederholte Czerski zerstreut und schwieg. »Aber sagen Sie nur, Herr Falk, Sie sind verheiratet?« Falk zuckte auf und blieb stehen. »Was geht Sie das an?« »Es geht mich eigentlich nichts an. Oder ja, doch, es geht mich sehr viel an. Ich will nicht davon sprechen, dass Sie mein Glück zerstört haben. Nein, das komme gar nicht in Frage. Aber Sie haben das Mädchen, das ich geliebt habe, geschändet.« »Ja, geschändet. So sind nun einmal unsere sozialen Verhältnisse. Wie kommen Sie dazu, Sie als verheirateter Mensch, dies arme Mädchen zu verführen und zu schänden?« Falk lachte zynisch. »Wie man dazu kommt, Herrgott, Sie sind ein naiver Mensch. Die Frage, die Sie mir vorlegen, ist so alt wie die Welt.« »Wie man dazu kommt? Ich habe mir selbst die Frage mindestens 1000 Mal gestellt.« Czerski sah ihn finster an. »Sie sind ein schmutziger Mensch, ein Schurke sind Sie.« Falk lachte freundlich. »Aber sind wir das nicht alle? Sind Sie etwa kein Schurke? Übrigens sind Sie ein sonderbar unverschämter Mensch. Ich möchte Ihnen sehr gerne eine Ohrfeige geben, wenn ich nicht zu schlaff dazu wäre. Gehen Sie zum Teufel und lassen Sie mich in Ruhe.« »Lassen Sie nur Ihre ritterlichen Anwandlungen beiseite. Es könnte Ihnen sonst sehr schlimm ergehen. Aber ich habe eine moralische Verpflichtung Janina gegenüber, und so muss ich wissen, was Sie nun zu tun gedenken.« »Nein, es geht mich nichts an, was Sie tun wollen. Sie müssen so handeln, wie ich will.« Falk blieb stehen, sah Czerski mit höchstem Erstaunen an und fing dann laut zu lachen an. »Hören Sie, Czerski, haben Sie im Gefängnis Ihren Verstand verloren? Ich würde mich gar nicht darüber wundern. Ich würde es sehr begreiflich finden. Man muss doch sonderbar fixe Ideen kriegen in dieser scheußlichen Einsamkeit. Sie haben doch eine Zelle für sich gehabt.« »Ich muss tun, was Sie wollen.« »Ja, Sie müssen tun, was ich Ihnen befehle.« »So, so. Sie fangen an, gemütlich zu werden. Bien, also was befehlen Sie?« »Sie müssen Janina heiraten.« »Aber Sie wissen ja, dass ich verheiratet bin. Es gibt ja ein Gesetz, das die Bigamie bestraft. Wissen Sie es nicht? Haben Sie alle bürgerlichen Institutionen im Gefängnis vergessen?« »Sie müssen sich von Ihrer Frau trennen und Janina heiraten.« Falk blieb sprachlos stehen und geriet in Wut. »Sind Sie denn verrückt geworden?« Er konnte nichts mehr herausbringen. »Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Aber so viel ich auch darüber nachgedacht habe, finde ich keinen anderen Ausweg. Sie müssen es tun. Ich werde Sie zwingen dazu. Ihre Frau wird Ihnen keine Schwierigkeiten machen. Ich glaube nicht, dass sie mit Ihnen weiterleben will, wenn sie erfährt, dass Sie eine Mätresse haben.« Falk erbebte innerlich so heftig, dass er Mühe hatte, weiterzugehen. Seine Knie wurden schwach. Er blieb stehen und starrte Czerski sprachlos an. Dann ging er langsam weiter. »Warum wollen Sie das tun?« Falk hustete auf und fasste sich mühsam. »Weil es der einzige Ausweg ist.« »Sie irren sich, Czerski. Ich werde nicht tun, was Sie wollen. Sie können mich auch nicht zwingen dazu.« Falk sprach sehr ernst und ruhig. »Alles, was Sie durch Ihren Plan erreichen, ist, dass Sie mich und meine Frau zerstören. Ihr ganzer Plan ist darauf aufgebaut, dass meine Frau mich verlassen wird.« »Und das ist richtig. Daran zweifle ich nicht einen Augenblick. Aber die Konsequenz, die Sie daraus ziehen, ist ganz falsch. Ich werde niemals Janina heiraten.« »Warum?« »Weil Sie nicht die Satisfaktion haben sollen, dass ich unter Ihrem Druck gehandelt habe. Tun Sie, was Sie wollen. Es steht Ihnen natürlich frei. Aber ich wiederhole, ja, ich versichere Ihnen mit meinem Ehrenwort, dass ich Janina nie heiraten werde. Sie erreichen nichts dadurch. Im Gegenteil, ich werde mich natürlich an Ihnen rächen. Die Mittel sind mir vollkommen gleichgültig. Ich halte nämlich sehr viel vom Gotteswort. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sehen Sie, Sie gehören der Sozialdemokratischen Partei an. Aber man traut Ihnen nicht. Sie gelten eigentlich als Anarchist. Und Sie wissen, dass für die Sozialdemokraten jeder Anarchist ein Polizeispitzel ist. Dass Sie im Gefängnis waren? Oh Gott, das hat nichts zu bedeuten. Um die logischen Konsequenzen einer solchen Lappalie kümmern sich die Sozialdemokraten nicht. Czerski sah ihn gespannt an. Falk lachte boshaft, aber innerlich kochte es in ihm vor Raserei und Unruhe. Sie wissen, dass ich der Vorsitzende des Zentralkomitees bin? Sie wissen auch, dass man zu mir ein unbegrenztes Vertrauen hat? Aber man weiß sehr wenig von Ihnen. Sie haben sogar einen mächtigen Feind in der Partei, der Sie verleumdet und verdächtigt. Ja, es ist Kunicki. Sie wissen es ja, Sie waren so unvorsichtig, seinen Ausschluss aus der Partei wegen der Duellgeschichte zu beantragen. Nun hören Sie. Falk blieb stehen. Sie scheinen sehr gespannt zu sein. Ja, ich verstehe es. Also, ich könnte ein Wort sagen, wenn man mich nach Ihnen fragt. Nur ein Wort. Eigentlich kein Wort. Ich brauchte nur die Brauen hochzuziehen, mit den Achseln zu zucken, den Kopf bedenklich zu schütteln. Sie wissen, dass so etwas im Parteileben eine kolossale Bedeutung hat. Das wäre eine Schurkerei, schrie Czerski in höchster Wut. Warum denn? Falk sah ihn kalt an. Ich kenne Sie nicht. Ich habe Ihnen allerdings oft Geld zur Agitation geschickt. Aber auch darin spricht der Schein gegen Sie. Alles misslang Ihnen. Sie wollten den Büchertransport über die russische Grenze leiten. Die Bücher wurden aufgegriffen. Sie waren auch so unvorsichtig, die Arbeiter einmal zu Gewalttätigkeit zu reizen. Was ja sonst nur ein Agent-Provokateur tut. Czerski schien sich auf Falk losstürzen zu wollen. Falk lächelte. Lassen Sie das, lieber Czerski. Ich habe zu Ihnen ein unbedingtes Vertrauen. Ich kenne keinen Menschen, dem ich mehr vertraue. Ich will Ihnen nur klar machen, dass ich mich auf jeden Fall rächen würde. Sie sind ein Schurke, schrie Czerski heiser. Ja, das haben Sie schon einmal gesagt, und ich habe Ihnen darauf geantwortet, dass ich diesen Ehrentitel auch Ihnen beilege. Übrigens ereifern Sie sich nicht, sonst ziehen Sie den Kürzeren. Ich war eine Zeit fassungslos, dass ich glaubte, ich würde in die Knie sinken. Jetzt bin ich ganz ruhig und überlegen. Sie sind auch unvorsichtig mit den Worten. Sie sprachen von Befehlen und Zwingen. Das war zu hoch gegriffen. Sie wussten ja sehr gut, dass ich nicht gezwungen werden kann. Gehen Sie doch nicht. Wir können ja sehr ruhig sprechen. Für mich ist die Geschichte mindestens ebenso wichtig wie für Sie. Ich kann Sie ja ebenso gut ein Stück begleiten. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben, sagte Czerski finster, blieb aber stehen. Sie standen dicht unter einer Laterne. Falk wurde sehr ernst. Hören Sie, Czerski, Sie sind es mir schuldig, mich jetzt anzuhören. Ich habe Ihnen ja gesagt, was ich tun will. Aber verstehen Sie nicht, dass es Wahnsinn ist? Sie sehen übrigens ganz krank aus. Ich habe Sie vor 2 Jahren auf dem Kongress gesehen. Verstehen Sie nicht, dass es Wahnsinn ist? Sie erreichen nichts, dadurch gar nichts. Sie zwingen mich zu einem Verbrechen. Nein, Czerski, Sie sind ein schlechter Psychologe. Sie sind eigentlich ein wenig befangen mir gegenüber. Wir hatten zu viel miteinander zu tun. Glauben Sie nur nicht, dass ich Sie bitten will. Lassen Sie sich nur ja nicht beirren in Ihren Entschlüssen. Sie sind übrigens ein dummer Mensch. Nun fing er an, boshaft zu lachen und stellte sich ganz breit vor Czerski hin, der ihn mit eigentümlich abwesenden Augen anstarrte. Sie kamen da über eine ganz plumpe Geschichte in Aufregung. Plump, unerhört plump. Glauben Sie wirklich, dass ich imstande wäre, Sie als einen unsicheren Menschen zu denunzieren? Er wurde wieder ernst und plötzlich sehr matt. Übrigens bin ich gar nicht das Zentralkomitee. Eure ganze Partei ist mir ebenso gleichgültig wie Sie mit Ihren knabenhaften Vorsätzen. Czerski schrak plötzlich hoch. Also, Sie lieben gar nicht Janina? Falk sah ihn erstaunt an. Nein. Hören Sie, Falk, Sie haben schurkenhaft gehandelt. Ich hätte es nie von Ihnen geglaubt. Ich hatte eine grenzenlose Achtung vor Ihnen. Sie waren der einzige Mensch neben Janinas Bruder. Er brach ab und grübelte weiter. Falk wurde sehr erregt. Es tut mir leid, dass ich auf diese Weise in Ihr Leben eingreifen musste. Czerski unterbrach ihn plötzlich. Und Sie wollen mit dieser Lüge weiterleben? Wollen Sie weiter Ihre Frau belügen? Falk sah ihn erstaunt an. Lieber Czerski, Sie wollen sich nun plötzlich zum Richter über mich aufschwingen. Das ist ganz lächerlich. Ich schulde keinem Menschen Rechenschaft über das, was ich tue. Am wenigsten Ihnen. Übrigens haben wir genug gesprochen. Tun Sie, was Sie wollen. Sie sind ein braver Mensch und vielleicht kein Schurke. Freut mich ungemein, einen Nicht-Schurken gesehen zu haben. Aber jetzt gute Nacht. Er wurde plötzlich rasend. Gehen Sie schlafen, Chaski. Er war ganz außer sich vor Wut. Gehen Sie schlafen, sage ich Ihnen. Chaski sah ihn verächtlich an. Eine Schutzmannpatrouille ging vorbei und musterte sie aufmerksam. Gehen Sie schlafen, schrie ihm Fank noch einmal zu und ging langsam die Straße entlang. Er war wie gelähmt. Die künstliche Fassung verschwand plötzlich und die Unruhe wuchs so stark, dass sein Herz sich wie in einem Krampfe zusammenschnürte und kalter Schweiß ihm auf die Stirne trat. Dann ging er schneller und schneller, bis er ganz erschöpft wurde. Jetzt kommt es sicher. Das Rad kam ins Rollen und es wird unablässig weiterrollen. Ja, natürlich. Dieser Wahrheitsfanatiker wird sich nicht abhalten lassen. Falk wollte die Gefahr überdenken, aber sein Gehirn war müde. Nur die Vorstellung des Verderbens, des Zerstörtwerdens beherrschte ihn mit unsagbarer Qual. Ein Weib ging hastig vorbei und hinter ihr liefen zwei betrunkene Studenten. Die Hunde. Nein, wie das alles ekelhaft ist. Wie ekelhaft. Nein, zum Donnerwetter. Das ist ja unerhört idiotisch, sein ganzes Leben für ein paar Sekunden tierischen Genusses einzusetzen. Das ganze Leben? Er lachte höhnisch. Nein, zum Teufel. Man setzt ja nur ein paar Sekunden für ein paar neue Sekunden aufs Spiel. Ein Weib löst das andere ab. Wie Florent. Er blieb auf einer Brücke stehen und starrte vor sich hin. Er war wie blind geworden. Aber nach und nach sah er eine ungeheure schwarze Masse, wuchtig und majestätisch über den ganzen Himmel emporwachsen. Und nach erkannte er die gewaltigen Formen des Bahnhofs. Hin und wieder hörte er einen schrillen Pfiff der Lokomotive, die unter der Brücke rangierte. Er ging auf die andere Seite der Brücke. Vor ihm dehnte sich das weite Terrain der Bahnhofsanlage. Er sah die ungeheure Anzahl von Lichtern an den Schienen entlang. Er sah die verschiedenen farbigen Signallaternen. Er starrte hin, bis alle Lichter in einen großen, zitternden Regenbogen, nein, eine große, tausendfarbige Lichtsonne zusammenflossen. Drittes Kapitel. Als Falk nach Hause kam, saß Isa halb ausgekleidet auf ihrem Bette und las. Endlich bist du gekommen. Sie kam ihm entgegen. Oh, wie ich mich nach dir gesehnt habe. Falk küsste sie und setzte sich auf den Schaukelstuhl. Oh, wie ich müde bin. Wo warst du denn? Ich war mit Iltis zusammen. Hast du was Neues gehört? Nein, nichts von Bedeutung. Du bist zu blass, Erik. Ich habe ein wenig Kopfschmerzen. Isa setzte sich neben ihn auf einen Stuhl, nahm seinen Kopf in beide Hände und küsste ihn auf die Stirn. Du bleibst jetzt immer so lange weg, Erik. Es ist so unangenehm, den ganzen Abend allein zu sitzen. Falk sah sie an und lächelte. Ich muss mich jetzt allmählich von dir emanzipieren. Warum? Nun, wenn du mir plötzlich weglaufen solltest. Oh, du! Sie küsste ihn noch heftiger. Falk stand auf, ging nachdenklich im Zimmer auf und ab, blieb dann vor ihr stehen und betrachtete sie lächelnd. Worüber denkst du so nach? Du bist doch sehr schön, Isa. Hast du es nicht früher gesehen? Ja, natürlich. Aber es ist doch seltsam, dass ich dich nach vierjähriger Ehe noch immer so schön finde wie am ersten Tage. Isa sah ihn glücklich an. Du, Isa, wir haben doch sehr glücklich zusammengelebt. Oh, ich war so glücklich und ich bin so glücklich. Ich habe ein so starkes, ein so frohes Bewusstsein von Glück. Manchmal bekomme ich Angst, dass es nicht lange dauern soll, dieses große Glück. Aber das ist natürlich lächerlich. So ein Weiber-Aberglaube. Ich weiß ja, dass du mich immer lieben wirst. Und dann brauche ich nichts mehr. Dann kann ich mich ja nie unglücklich fühlen. Selbst wenn du so nervös bist wie jetzt und ganze Tage ausbleibst, macht es nichts. Es ist eigentlich so schön, so zu sitzen und an unsere Liebe zu denken. Sie schwieg einen Augenblick. Falk ging herum und sah sie von Zeit zu Zeit unruhig an. Und deine Liebe ist so schön, so schön. Ich denke so oft daran, dass ich die Erste bin, die du geliebt hast. Ich weiß auch, dass kein anderes Weib für dich existiert. Und das macht mich so stolz. Du verstehst vielleicht nicht dieses Gefühl. Ja, ja, ich kann es mir denken. Sie sah ihn lächelnd an. Nicht wahr, Erik? Du hast noch nie, seitdem du mich getroffen hast, ein Weib so angesehen, so... Wie? Sie lachten sich beide an. Nun so, wie ich es glaube, im Neuen Testament steht von dem Blicke der Bereder, wie Worte begehren kann. Haha, waren die Herren vom Neuen Testament erfahren? Aber warum frage ich dich danach? Ich weiß es ja. Bist du so sicher? Falk setzte eine geheimnisvolle Miene auf. Ja, nichts ist für mich so sicher. Du musst doch ein unglaubliches Vertrauen zu mir haben. Ja, das habe ich. Sonst könnte ich nicht so glücklich sein. Falk sah sie aufmerksam an. Aber was würdest du sagen, wenn ich dich doch betrogen hätte? Sie lachte. Du kannst es ja nicht. Aber wenn ich es doch getan hätte. Nein, du hast es nicht. Aber setzen wir es voraus, ich hätte es unter ganz besonderen Umständen getan, unter Umständen, für die kein Mensch verantwortlich ist. Sie wurde ein wenig unruhig und sah ihn an. Sonderbar, wie du so etwas voraussetzen kannst. Falk lachte. Natürlich habe ich es nicht getan, aber wir können ja doch einen solchen Fall rein psychologisch nehmen. Ich habe heute so viel darüber nachgedacht, es interessiert mich. Nun ja. Also siehst du, Isa, ich kann dich zuweilen hassen. Das habe ich dir oft gesagt, ich kann dich so intensiv hassen, dass ich ganz von Sinnen bin. Ich hasse dich, weil ich dich so lieben muss, weil alle meine Gedanken sich auf dich beziehen, weil ich nirgends hingehen kann, ohne dich beständig vor den Augen zu haben. Aber das ist ja eben so schön. Sie küsste ihn auf die Augen. Nein, lass nur, Isa, höre weiter. Ich hasse dich zuweilen und liebe dich gleichzeitig mit einer solchen Unruhe, dass ich davon ganz krank werden kann. Ich versuche, dich loszuwerden. Es ist kein Glück, so zu lieben. Falk stand auf und redete sich immer heftiger hinein. Nun siehst du, man bekommt so eine rein physische Sehnsucht, diese Unruhe, diese Qual zu vergessen. Man sehnt sich nach einem Ruhekissen. Ruhekissen, das ist das Richtige. Er lächelte mit einer eigentümlich schiefen Grimasse. Nun kennt man ein Weib von früher her, ein Weib, das in ihrer Liebe so aufgegangen ist, dass sie nur um dieser Liebe willen lebt. Man geht zu ihr, ohne sich etwas dabei zu denken. Man geht ganz mechanisch, weil man sich plötzlich erinnert, dass das Weib doch noch existieren müsse. Ja, sie ist da und ist verrückt vor Glück. Du bekommst einen so sonderbaren Zug um den Mund, wenn du so gespannt zuhörst. Ganz wie kleine Mädchen in der Schule, wenn sie recht aufmerksam sind. Aber höre nur, ja richtig, Iltis, weißt du, der versteht sich darauf. Er sagt einmal, dass es einen Moment gibt, in dem jedes Weib schön wird. Und er hat recht. Nun denk dir, das Weib wird ganz verklärt. Sie wird so neu, so seltsam schön, sie hat aufgehört, sie selbst zu sein. Es erstrahlt in ihr etwas von der Ewigkeit des Naturzwecks. Falk brach plötzlich ab und sah sie forschend an. Na und? Und? Du weißt ja, was im Menschen geschehen kann, ohne dass man sich dessen recht bewusst wird. Er stand wieder auf und sprach sehr ernst. Der Mensch ist ja so wenig über das Tier hinausgegangen. Das bisschen Bewusstsein ist ja nur dazu da, um etwas Geschehenes zu konstatieren. Es kann so eine kleine Empfindung sein, so ein winziges Pünktchen in der Seele. Man wusste früher nichts davon, gar nichts. Aber so wird diese Empfindung, diese winzige, losgelöste Empfindung wach. Mit einem Ruck kann sie zu einer riesigen, maniakalischen Idee auswachsen. Es ist vielleicht die Empfindung von einem Tropfen Blut, nicht wahr? Und irgendeinem Umstand kann man die Sehnsucht bekommen, Blut zu sehen. Nein, nicht mehr Blut, ein Meer von Blut, eine Pfütze von zerfleischten, auseinandergerissenen Gliedern. Weiß Gott was alles. Er sah plötzlich Isa an und lachte auf. Du hast wohl Angst, Isa. Nein, nein, aber du bist zu ernst geworden. Und wenn du sprichst, so weiten sich deine Augen, als ob du selbst Angst hättest. Angst? Ja, ich habe Angst vor diesem fremden Menschen in mir. Aber hör nur, man sieht das Weib urplötzlich in dieser verklärten Schönheit. In diesem Augenblick taucht etwas wie Neugierde auf, eine brennende Neugierde, eine Gier, das Weib in ihrem Urgrunde zu fassen. Und? Ja, man vergisst alles, man gehört sich nicht mehr, etwas arbeitet ganz spontan in der Seele, es tut alles auf eigene Faust. Man nimmt das Weib. Ist es nicht furchtbar? Fragte er plötzlich. Ja, furchtbar. Was würdest du nun sagen, wenn mir so etwas passiert wäre? Nein, Erik, sprich nicht so, ich will nichts davon hören. Ich habe einmal darüber nachgedacht. Falk sah sie erstaunt an. Wann hast du darüber nachgedacht? Nein, nein, ich habe eigentlich nicht gedacht. Es flog mir nur so plötzlich durch den Kopf einmal. Wann? Wann? Als du bei deiner Mutter warst und krank wurdest. Du weißt, damals hat sich gerade das Mädchen ertränkt. Aber du bist ja so blass und deine Augen werden so groß. Sonderbar, wie deine Augen groß sind. Falk sah sie unverwandt an. Was hast du da gedacht? Ich bekam jetzt plötzlich einen so schmerzhaften Ruck von Angst. Falk ermannte sich und suchte zu lächeln. Wir erzählen uns ja auch schöne Schauergeschichten. Aber was hast du damals gedacht? Ich saß neben deinem Bette. Ich war so müde und schlief ein. Als ich aufwachte, waren deine Augen weit aufgerissen und starrten mich ganz unheimlich an. Davon weiß ich nichts. Nein, natürlich nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob das alles nicht ein Traum war. Aber da fuhr es mir mit einem Mal wie ein Blitz durch den Kopf. Gott, wenn das Mädchen deinetwegen ins Wasser gegangen wäre. Was meinst du? Sie war ja im Bad ertrunken. Wie kamst du auf die Idee? Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ich war so nervös und so übermüdet. Und da erzählte deine Mutter, dass du sehr viel mit ihr zusammen warst. Falk wurde unruhig. Sonderbar, was du für Ideen bekommst. Ich konnte diese Gedanken nicht loswerden. Ich habe so fürchterlich gelitten, weil ich wusste, dass ich dann gleich, sogleich von dir gehen müsste. Nicht eine Sekunde würde ich dann bei dir bleiben können. Falk blickte sie starr an. Es wurde mir jetzt mit einem Male so unendlich klar, dass du dann gehen würdest, nicht wahr? Sofort. Ja. Ja, ja, so etwas versteht man in einer Sekunde. Es lag da in der Art, wie du sprachst, so etwas Unheimliches. Was meinst du? Sei nur nicht so ängstlich, Falk lächelte. Aber es kam mir so vor, als ob mein Schicksal gesprochen hätte. Dein Schicksal? Ja, verstehst du. Du brauchst eigentlich nicht zu sagen, was du meinst. Ja, sieh nur, du hast mir anfangs nie gesagt, dass du mich liebtest. Wir waren uns noch ganz fremd, aber ich hörte es an deiner Stimme. Du sprichst nämlich ganz anders wie alle anderen Menschen. Jetzt habe ich es wieder gehört. Ich meine, ich weiß nun so sicher, was dann kommen würde. Ich weiß nicht, woher ich diese Sicherheit habe. Aber was sprechen wir darüber? Was macht mein großer Sohn? Er war sehr unruhig heute, lief und schrie, und als ich ihn fragte, warum er so schreie, antwortete er, ich muss. Sonderbar. Falk ging nachdenklich auf und ab. Das Kind ist doch ganz merkwürdig nervös. Ja, er wird sicher ein Genie werden. Alle Genies haben heiße Köpfe und kalte Füße. Ihm müsste wohl auch eine kleine Hirnpartie ausgeschnitten werden. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Partie, die beseitigt werden müsste. Ja, ja, dann würden wir alle Sicutius werden. Aber sag mal, Isa, so ein Genie ist doch ein sonderbares Tier, so wie ich zum Beispiel. Sieh mich doch an. Bin ich nicht etwa ein Genie? Nun ist die menschliche Rasse so degeneriert. Auf 500 Millionen sind 499 Kretans und Idioten. Sollte da nicht ein Genie die Verpflichtung haben, die Rasse zu verbessern? Wodurch? Nun, natürlich dadurch, dass er möglichst viele Kinder mit möglichst vielen Weibern zeugt. Aber du hast ja gesagt, dass die Kinder von Genies Idioten werden. Falk lachte. Ja, du hast ein fabelhaftes Gedächtnis. Aber interessant wäre es für unseren Janek, später einmal an lebenden Exemplaren die Eigenschaften zu studieren, die sein großartiger Herr Papa hatte. In den eventuellen 100 Kindern, die ich an eventuellen 100 Stellen haben könnte, müssten sich ja die 100 liebenswürdigsten Eigenschaften, denen ich mich erfreue, vererben. Nun faselst du, lieber Erik. Isa kleidete sich langsam aus und machte sich das Haar auf. Nun, gute Nacht, Isa, ich will noch heute arbeiten. Erik, ich habe Angst, geh noch nicht. Sei doch kein Kind. Ich habe ja nur darüber gesprochen, weil ich es vielleicht schreiben werde. Denk an mich, dann wirst du die Angst vergessen. Komm, küsse mich. Nein, ich will dich nicht küssen. Du bist zu verwirrend schön und ich muss arbeiten. Gute Nacht. Ende von Abschnitt 13.